das Blut, das Jesus für mich vergoss. Damals auf Golgatha, das Blut macht rein und stärkt von Tag zu Tag. Es verliert niemals seine Kraft. Es reicht bis an die höchsten Berge. Es fließt in die tiefsten Täler. Das Blut macht rein und stärkt von Tag. Und stillt die Angst und wischt die Tränen ab. Das Blut macht rein und stärkt von Tag zu Tag.